Deutschlandfunk. Kommentar. Endlich Klartext. Sigmar Gabriel, der SPD-Vorsitzende, hat heute das sächsische Heidenau besucht und die Rassisten, die dort in den vergangenen Tagen randaliert haben, als Pack bezeichnet. Und Kanzlerin Merkel bezeichnete die Krawalle von Heidenau als abstoßend. Ein notwendiges Signal der Politik, aber kein hinreichendes. Denn um die Flüchtlingskrise zu bewältigen, ist Europa gefordert. Annette Riedel kommentiert. Europa kann es sich nicht leisten, Schwarzer Peter zu spielen. Sich gegenseitig für das Versagen die Schuld zuzuschieben, halbwegs fair, halbwegs menschlich, halbwegs effektiv mit dem großen Zustrom von Schutzsuchenden in unsere Grenzen umzugehen, ist Europa nicht würdig. Es macht es zudem unmöglich, verzweifelten Menschen eine würdige Aufnahme zu gewährleisten. Und es weckt oder schürt zu allem Überfluss fremdenfeindliche Ressentiments. Manchmal könnte man meinen, es gibt nicht eine EU, sondern ihrer zwei. Die EU der Kommission und des Parlaments und die EU der Mitgliedsländer. Während die einen vehement mahnen, dass die kleine Völkerwanderung in Richtung Europa auf der Flucht vor den Krisen dieser Welt nur gemeinsam, europäisch, solidarisch bewältigt werden kann, verbarrikadieren sich viele Regierungen der 28 EU-Mitgliedsländer hinter nationalen Egoismen. Das ist verantwortungslos und unanständig. Den Ankömmlingen gegenüber in erster Linie, aber auch gegenüber den Nachbarn im Europäischen Haus, nach dem St. Florians-Prinzip, Hauptsache, es brennt nicht bei mir. Auf dem Prüfstand stehen zentrale Werte und Errungenschaften der EU, nicht zuletzt die Menschlichkeit im Umgang mit Schutzsuchenden. Der Ansatz, überforderte Länder zu unterstützen, ist richtig. Er bleibt aber wegen des Widerstands in einigen Hauptstädten bisher im Ansatz stecken. EU-Länder mit Außengrenzen, mit noch viel mehr Mann, Maus, Masse und Know-how zur Seite zu stehen, als das schon geschieht, ist letztlich im Interesse der ganzen EU. Das gilt auch für ein zum Transitland geratenes Mazedonien. Es ist lächerlich und beschämend, wenn sich die EU-Notfallhilfe für Skopje bisher auf gerade mal 90.000 Euro beschränkt. Schließlich sind es die nicht gemachten Hausaufgaben von EU-Land Griechenland, das Flüchtlinge wegen kompletter Überforderung einfach durchwinkt, mit denen es nicht EU-Land Mazedonien zu tun hat. Natürlich lässt sich mit Geld nicht alles regeln, aber ohne Geld lässt sich kaum etwas vernünftig regeln. Auf dem Prüfstand steht ebenso das Asylsystem, Dublin genannt, nachdem immer das EU-Land für die Erstaufnahme zuständig ist, in dem ein Flüchtling zuerst europäischen Boden betritt. Wenn Dublin wegen des noch nie gekannten Zustroms von Flüchtlingen nicht funktioniert, dann wächst das Unbehagen mit dem unkontrollierten grenzübergreifenden Reisen in der EU, Schengen genannt. Wer will, dass das Prinzip Dublin Bestand hat, damit die Errungenschaft Schengen bestehen kann, der muss bei der Einhaltung von Regeln unterstützen, wo, wie, mit wie viel auch immer es Not tut. Aber er muss auch bereit sein, Regeln an Realitäten anzupassen. Für Schwarze Peter-Spiele jedenfalls ist Europa nicht der richtige Ort. Für hetzerische, in Wort oder Tat gewalttätige Fremdenfeindlichkeit allerdings noch viel weniger. Nicht in Heidenau und nirgendwo.